alle ein verhirrtes Leben und machen uns zum Knecht dieser Welt. Und alle Kraft, die uns vom Führer gegeben, wir wild und allvoll in den falschen Dienst gestellt. Ein jedes Volk sucht seine eigenen Ziele und will nur sich als höchsten Herrn. Kraft kämpft mit Kraft in wechselvollem Spiele und jedes Herz folgt seiner Sehnsucht Stern. Heilvollen Kriegen, in jedem Herz zittert Angst und Not. Das Gute muss dem Bösen unterliegen, des Lebens Strom versandet als im Tod. Ein jedes Volk sucht seine eigenen Ziele und will nur sich als höchsten Herrn. Kraft kämpft mit Kraft in wechselvollem Spiele und jedes Herz folgt seiner Sehnsucht Stern. Das ist der Fluch, dass wir das Leben trennen von seiner Quelle, die nährt und tränkt. Es wenn in einer Glut wir alle brennen, wird uns die Freiheit ganz geschenkt. Ein jedes Volk sucht seine eigenen Ziele und will nur sich als höchsten Herrn. Kraft kämpft mit Kraft in wechselvollen Spiele und jedes Herz folgt seiner Sehnsucht Stern.